Burns und fragt sich, wie wird der Film wohl weitergehen? Auch halbwegs etwas bringt, wirst du in fremde Länder reisen, womöglich noch mit Frau und Kind. Werden deine Songs vergessen oder bist du es, der vergisst, wohin er früher mal gehörte und was wirklich wichtig ist? Wird man sich um mich reißen oder wird's um mich ganz still? Am Ende bin ich da, wo ich augenblicklich steh, so könnte ich ohne rot zu werden noch in meinen Spiegel sehen. Nicht gesehen, kleine Mädels heulen Kissen, zum Glück muss ich das nicht mehr sehen.